Ich befinde mich im Aeronautikum in Nordholz und bin gerade in der Luftschiff-Sektion. Jetzt sehe ich hier ein Foto mit lauter Damen in einer Riesenhalle, die Gaszellenstoff von Luftstellen herstellen um 1915. Da wurden Baumwollstoffbahnen mit 7 Lagen Goldschlägerhaut beklebt. Da Goldschlägerhaut aus der Oberhaut von Rinderdärmen gefertigt wurde, brauchte man für die Gaszellen eines Luftschiffs etwa 750.000 Rinderdärme. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist echt der Hammer. Das Dumme an der Sache ist, bei 750.000 Rinderdärmen braucht man noch 750.000 Rinder. Maybach-Motoren haben sie verwendet für die Luftschiffe. Auf dem Motorenprüfstand beim Luftschiffbau Schütte-Lanz gibt es auch ein Foto, das ist ja toll. Also es ist schon sehr spannend hier. Herzlich willkommen hier im Luftfahrtstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 204, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Teil 1 der Urlaubserlebnisse endete mit einem Sonnenuntergang im Hafen von Dorum-Neufeld. Teil 2 beginnt, wie zu erahnen, am Folgetag im Aeronautikum in Nordholz. Auch hier waren wir vor 14 Jahren schon einmal, aber seitdem hat sich auch hier einiges verändert. Wie es dazu kam, in einem Flugzeug auf just dem Sitz zu sitzen, auf dem Ex-Kanzler Kohl bereits saß, hört selbst. Wir bitten Sie, den Magerrasen nicht zu betreten. Ja, wie schon gesagt, wir sind hier in Nordholz im Aeronautikum. Sind gerade durch die Zeppelin-Halle gegangen und da drin ist es halt ein bisschen schlecht mit dem Aufnehmen. Jetzt gerade laufen wir durch den Außenbereich. Hier ist ein schöner Tümpel. Ich denke mal ein Mückenbrutgebiet und hier sind überall so lustige blaue Lampen am Zaun, am Magerrasen aufgestellt. Ja, aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste sind die Exponate. Ich meine, ich war vor 10 Jahren schon mal hier, 2000, was haben sie da hinten? Ach, nur ein LKW. 2014 und da war ich, meine ich, auch mit den Kindern hier. Ja, und weil wir jetzt zufällig in der Gegend sind, gucke ich mir das Ganze halt nochmal an. Warum auch nicht? Ist ja schön hier. Schön haben sie es hier. Im Moment stehe ich an einer Ferry Gannet AS-4, einem Unterseeboot-Jagdflugzeug. Und ein Schmetterling fliegt vorbei, der sich hier auf eine Blüte setzt. Leichte Knickflügel, hat was. Fliegt, eben gucken, mit 2740 PS fliegt sie maximal knapp 500 Stundenkilometer, kommt 1600 Kilometer weit, hat 2 Torpedos, Minen, Wasserbomben, 16 Raketen, 10 Sono-Ortungsbojen und hat ein Startgewicht von maximal 10.000 Kilogramm. Die Flügel können gefaltet werden, damit sie auch wahrscheinlich auf einen Flugzeugträger passt. Schick. Man sieht, wie die durch diese Halterung leicht hochgebogen sind. Ne? Mhm. Also die hängen quasi durch. Normalerweise hängen die viel tiefer und richten sich eigentlich aus. Ich rede mit der Holden gerade über einen SAR-Hubschrauber, dessen Rotorblätter hochgebogen sind an den Enden, weil sie halt in Halterungen stehen, dass man drunter hergehen kann. Das ist ja auch heiß, ne? Auf der Beschriftung, also es ist die ehemalige Marinebeschriftung WE543 und dann steht drauf SAR und dann Achtung 24 Volt, nein, Achtung Rotorblätter. Ja, natürlich. Also ich könnte jetzt drunter hergehen, aber ich denke, wenn die sich natürlich nach unten biegen, werden sie so auf 1,60 Meter, 1,50 Meter hängen mit den Rotorspitzen und wenn die dann beginnen zu drehen, dann könnte das wehtun. Innen leicht beschlagen durch die Sonne ist das Plexiglas im Seitenbereich und vorne vor den Fußpedalen, vor den Steuerpedalen auch sehr blind. Rausgucken könnte man da nicht mehr vernünftig. Das sind alles Mikrorisse. Ja, und dort drüben auf dem Gelände des Fliegerhorstes steht dann ein modernerer SRR-Hubschrauber. Da kommt man nur leider nicht hin. Was gibt's hier zu sehen? Ein Motorwrack, und der wurde vor der ostfriesischen Insel Spiekeroog aus der Nordsee gefischt. Es sind die Überreste eines englischen 14-Zylinder-Doppelsternmotors vom Typ Bristol Hercules. Und damit waren verschiedene Flugzeuge der britischen Royal Air Force ausgestattet. Unter anderem der Jagd- und Torpedobomber Bowfighter, der zweimotorige Mittelstreckenbomber Vickers Wellington sowie diverse viermotorige Langstreckenbomber wie die Handley Page Halifax, die Short Stirling und eine Version der Avro Lancaster. Die Handley Page Halifax habe ich als Modell gehabt. Ich glaube von Revell, müsste nicht, wie hießen die anderen? Artifex? Airfix. So, Airfix, genau. Und die gab es da in der Form, glaube ich, so noch nicht. Aber es war ein schönes Modell. Hat sich auch lang gehalten, aber irgendwann war es dann auch durch. Das Interessante hier, finde ich, ist eigentlich, man guckt sich so diese Nicht-Schieben an der Nasenspitze. Wahrscheinlich ist dann eine Kamera oder ein Radar drunter. Und man soll das wohl nicht verbiegen, indem man da drauf drückt. Nein, also man guckt sich diese Flugzeuge an und noch von einer gewissen Entfernung sehen sie recht schick aus. Aber wenn man dann nah dran ist, dann denkt man sich, hui, ob die damals schon so ausgesehen haben? Und wenn ja, wieso konnten die eigentlich fliegen? Wuhu. Ja, sehr spannend, das Ganze. Piaggio P149D, Schulungs- und Verbindungsflugzeug. Piaggio, die machen doch auch diese drei Räder, ne? Das ist sehr spannend. Und auch zwei Räder, genau. Roller, das ist aber die kleine hier. Süß. Die sieht auch ein bisschen so aus. Diese Piaggio drei Räder, ne? Die hatten auch dieses Orange, was der da hat. Aber scheint ja sehr irgendwie richtig auch frisch gestrichen. Wahrscheinlich die hier, da hinten ist ein Gerüst. Wuhu. Und das ist Tesa, ich glaube. Ja, das ist das. Deswegen, sie riecht ein wenig. Es ist auch lustig, hier vorne, der hier sitzt, ne? Macht er da Fotos oder ist das der Bombenschütze? Gucken wir doch mal. Es ist ein Seefernaufklärungs- und U-Jagdflugzeug. Der sitzt da wahrscheinlich, damit er das U-Boot sehen kann. Es ist eine Breguet 1150 Atlantic, ein Seefernaufklärungs- und U-Jagdflugzeug. 1950er Jahre mit modernen Sensoren. Der moderne Sensor, das ist total geil. Da sitzt vorne einer vor so einer Plexiglaskuppel direkt im Bug des Flugzeugs. Die Piloten sitzen irgendwie in der Kanzel drüber. Aber er kann nach unten rausgucken und nach vorne gucken und sieht dann alles, was an der Spitze ist. Also ich stelle mir das hier richtig geil vor, wenn du da in diesem Flugzeug sitzt und hast nur diese Kuppel vor dir. Und sollte das Ding abstürzen, dann weißt du ganz genau, du bist sowas von im Arsch, das glaubt kein Mensch. Ja, weil du siehst es so direkt auf dich zukommen und denkst dir, tja, schade, das wäre der Preis gewesen. So, was haben wir denn? Elektronische Ende 71 der ersten Signal Intelligence Version, ab 78 Bandgerät, Navigationsradar, ESM Sonar und Bojenanlage. Zur Besatzung gehörten ein Kommandant, Copilot, Bordmechaniker, zwei Luftfahrzeug, Operationsoffiziere, ein Bordfunker, sechs Operationsbootsleute für Unter- und Überwasserortung. Zwei Unfälle mit diesem Muster, also mit diesem Flugzeug, verliefen ohne menschliche Verluste. Und 2006 wurde die durch den Typ P3C Orion abgelöst. Die letzte Maschine wurde 2010 außer Dienst gestellt. So, das Museumsexponat flog seit 1976 beim MFG3. Nach 10.801 Flugstunden, ca. 4 Millionen Flugkilometern und 7.442 Landungen kam das Flugzeug Ende 2005 ins Aeronautikum. Am Seitenruder ist das Wappen des Einsatzes in Mombasa, Kenia angebracht, den die Maschine von Mai 2002 bis September 2003 im Rahmen der Operation Enduring Freedom geleistet hat. Wuhu! 12 Mann Besatzung. Selbstverständlich darf auch ein Tornado hier nicht fehlen, aber die Kanzel, also an den meisten Flugzeugen, die hier stehen, sind die Kanzelscheiben doch ziemlich im Acker. Was haben wir hier? Ein Flakgeschütz von Beaufort. 40 mm L70. 240 Schuss pro Minute. Spätere Versionen konnten bis zu 330 Schuss pro Minute und 12.500 Meter Reichweite. Drei Sitze, also drei Mann Bedienung. Die hier ist ja richtig flach. Was ist das? Eine Fuga. C70 Magister. Da kann ich übers Dach gucken. Die ist, wenn sie auf dem Boden steht, niedriger als mein Auto. Auch hier die Scheiben komplett voller Risse durch die Sonne. Die Bedienteile im Cockpit nicht mal abgedeckt. Das ist alles offen. Teile sind rausgeschraubt, da sind Stecker, wo man was anschließen kann. Aber im Endeffekt liegt alles so ziemlich frei. Es gibt sehr viele Bedienelemente und Knöpfe innen drin. Aber wenn ich mir überlege, ich würde da drin sitzen, da passe ich gar nicht rein. Ja doch, aber nur so mit Mühe und Not. Selbstverständlich darf auch hier der Lockheed F-104G Starfighter nicht fehlen. Von denen sind ja nun eine ganze Menge abgestürzt. Das war schon echt der Knaller damals. Wahnsinn. Steht hier in der Halle die Verkleidung der Armaturen oberhalb sind mit so einem braunen Baumwollstoff wahrscheinlich imprägniert, abgedeckt. Der zerbröselt hier. Dem hat Licht und Feuchtigkeit doch ziemlich zugesetzt. Auch Verkleidungen von irgendwelchen Kabeln, die im Nachhinein geändert worden sind, haben sehr gelitten. Man sieht auch, dass hier einige Kabel in diesem Gerät verkokelt sind. Das heißt also, hier hat es wohl einen Elektronikbrand gegeben. Möglicherweise ist deswegen auch der Stoff so zerstört. Es gibt so viele Bedienelemente hier drin. Wenn man überlegt, dass man das alles so voll im Blick haben muss und dann dieser schmale Sitz daneben. Im Endeffekt wird mit rechts geflogen, in erster Linie. Die linke Hand wird für die ganzen Bedienelemente benutzt. Da sind sehr viele Armaturen. Ich denke mal für die ganzen Waffen, die das Gerät hatte. Dann ist hier der Schleudersitz. Sieht auch relativ ramponiert aus. Seilzüge hier an der Kanzelabdeckung. Das ist ein Wahnsinnsteil. Und wenn man dann diese kurzen Stummelflügel sieht, ist es doch sehr verwunderlich, dass dieses Ding überhaupt fliegen konnte. Die Bordkanone des Starfighter war eine nach R.J. Gatling aus dem 19. Jahrhundert gebaute Schnellfeuerkanone von General Electric. Sie hatte eine hohe Feuerrate von ca. 4000 Schuss die Minute und eine relativ lange Lebensdauer. Angetrieben wurde das Geschütz mit einem Drehstrom-Doppelmotor. Der hohe Munitionsverbrauch erforderte große Magazinbehälter hinter dem Elektronikraum. Ist ja auch vorstellbar. Ja, Knaller. Wo kriegt man so ein Ding mal angefasst? Die Spitze des Starfighters hat ungefähr meine Brusthöhe. Ja. Kann schon mal passieren, dass ein Reifen platt ist. Hä? Ah. So, die Museumsbahn. Ich sehe hier einen Waggon der Deutschen Reichsbahn. Und da vorne ist eine Halle. Und in der Halle, da kann man reingehen. Das ist ja schick. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Guck mal, was sich hier findet. Aha. Der Güterwaggon G10. Ja, der ist ziemlich runter. Eine bessere Variante, also eine restaurierte Variante, hat man hier draußen stehen. In den Waggons wurden in beiden Weltkriegen Soldaten, Pferde, militärische Güter, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und auch KZ-Häftlinge befördert. Dieser gedeckte Güterwagen wurde damit auch zu einem Symbol für den Völkermord an den europäischen Juden. Er wurde, oder auch dieses Exponat hier, wurde als typischer Deportationswagen angesehen. Schon bedrückend. Und wenn man gar nicht weiß, ob hier vielleicht sogar Leute mitgefahren sind. Echt. Ja, darf man jetzt hier drüber gehen? Ich mutmaße. Bienenstöcke haben sie hier auch. Und hier kommen wir zu einer Lokomotive. Diesellok der Marinebahn Nordholz. Das würde den Frank interessieren. Es ist eine normalspurige Diesellokomotive der Bauart A3 M420 mit der Fabriknummer 27354. 1939 bei der Klöckner Humboldt Deutz AG in Köln gebaut. Es war die zweite von 35 dort hergestellten Loks dieses Typs, von denen heute noch 7 Stück existieren. Der eingebaute Dreizylinder-Viertakt-Dieselmotor brachte eine Leistung von 75 PS. Ja, ist schon sehr spannend hier. Ja, und jetzt befinde ich mich auf dem Bereich der ehemaligen Luftschiffhalle Nora, ja, und schaue von hinten auf einen Hubschrauber, den man begehen kann. Da gehe ich jetzt auch gleich rein. Die Holde kommt auch schon. Sehr, sehr spannend. Was es ist, löse ich gleich aus. Wir sind doch damals schon mal drin gewesen. Da kann man sich dann in diesen Hubschrauber hineinsetzen oder ihn komplett begehen. Die Hecktüren sind offen. Ein Foto mache ich später, sonst wäre meine Holde nämlich mit drauf. Ja, viele Akkumulatoren, was? Ich will das Ding fotografieren, nicht dich. Aber du willst fotografiert werden, na gut. So. Ja. So, wie geht's denn jetzt hier? So, einmal an. Und einmal die Holde im Hubschrapp, ab, ab, ab, ab, ab, ab, klack. Schrapp, schrapp, schrapp, schrapp, schrapp. Genau. Ja, stehen kann ich nicht drin. Wenn ich hier drin vollständig stehe, drücke ich mir den Kopf ein. Ich habe hier, ist das ein Zusatztank? Möglicherweise ist das hier ein Zusatztank. Auf der einen Seite sind Sitzpritschen. Windennutzung über Auslieger nur unter Belastung, maximal 150 Kilo. Da wird das schon wieder eng. Die Rollos bitte nicht betätigen, die Fenster bitte nicht öffnen. Ja, und dann schaut man hier vorne rein und nach vorne raus und man hat hier eine ganze Menge Instrumente, unter anderem, ach so, und die sind alle schön in Kyrillisch beschriftet. Nun denn, scheint ein russisches Modell zu sein, wahrscheinlich Sikorsky oder sowas. Und hier sind ganz viele Schalter vorne im Cockpit. Die Schalensitze aus Blech sind eher, nun ja, aber man hat einen sehr guten Ausblick nach vorne, auch auf den Boden rauf. Und es gibt da sogar kleine Ventilatoren, um sich Kühlung zuzufächeln, wenn die Sonne denn richtig brutal ins Gesicht scheint, denn da ist eine Menge Plexiglas zum Hineinschauen. Pilot und Copilot haben die üblichen Pedale, die üblichen Instrumente und Steuerhebel. Das meiste spielt sich an der Decke ab. Ganz viele Schalter. Und das sieht nicht symmetrisch aus, sondern eher asymmetrisch. Das heißt, da muss man auch mal weit rüber reichen, wenn man das möchte. Ja. Aber hier drin zu sitzen, das ist nun mal so ein Thema. Da schnallst du dich an, dann sitzt du da und dann hast du das. Juhu. Und auch hier ist das Plexiglas sehr rissig geworden. Es ist ein Mil Mi 8TB bewaffneter Hubschrauber. So, was gibt's hier weiter? Über aller Welt Gewässer sind die Marinefliege besser. Erinnerungsstück. Marinejagdbomber in ewiger Verbundenheit. Das sind die Abdeckungen der Turbinenschächte. Und die sind rot, damit sie abgenommen werden, bevor man damit fliegt. Weil das sind die Ansaugschächte für die Turbinen. Damit da nichts reinfliegt, weil es wäre nichts schlimmer, als wenn da jetzt Vögel drin nisten. Du machst die Turbine an und dann geht das Ding in den Acker. Das will man nicht. Deswegen ist alles, was man entfernen muss, in der Regel rot. Oder mit so roten Schlumpis. Ne, mit diesen Dingern fest. Wir müssen aber nachher noch nach da hinten. Ne? Aber das ist kein Problem. Wir gehen jetzt in die Arado-Halle. Da ist auch eine Ausstellung, was auch immer da drin ist. Die riecht recht neu. Es geht um die Arado Flugzeugwerke GmbH in Potsdam. Die Arado AR-196 war ein Flugzeug, was auf dem Wasser landen konnte, starten und landen, hatte Pontons unten dran. Spannend. Ein BMW-Motor, Sternmotor, 960 PS. Ja, guck dir das an. Die einzelnen Zylinder, die da sternförmig angeordnet sind, das ist schon 960 PS bei 2450 Umdrehungen. Dauerleistung 715 PS bei 2200 Umdrehungen. Also beim Starten gibt es richtig Gas und danach kommt er dezent. Die Arbeitszeit für Zwangsarbeiter betrug 10 bis 14 Stunden täglich mit einer viertelstündigen Mittagspause. Die Zivilbevölkerung in Artemovsk in der Ukraine musste sich in dem von der deutschen Verwaltung eingerichteten Arbeitsamt melden, um bei Tauglichkeit als Zwangsarbeiter in der deutschen Rüstungsindustrie eingesetzt zu werden. Gemusterte Mädchen und Frauen zum Abtransport nach Deutschland. Aradu-Werke gab es Wuppertal, Rathenow, Oschersleben, Speyer, Böblingen, Zwickau, Wittenberg, Babelsberg, Malchen, Tutow, Warnemünde, Ribnitz. Auch ein Tornado. Ich denke. Welcher? Aber beides dieselben. Ja, fast. Und das ist ein Milmi 8S. Ja, und der andere 8TB. Ja, aber sowjetische Werke, es ist aber vom Grundprinzip her dieselbe Soße. Das. Ach. Ach. Ne? Ne, ich bin ja da hinten hergekommen. Aber den Jui. Ja, mein lieben Jui. Jui, Jui. Ach. Bell UH-1D. Wie gerne würde ich jetzt gerne nach... Ja, wie gerne würde ich jetzt gerne. Wie gern wäre ich jetzt in Warnemünde. Die Sonne steht scheiße. Vielleicht von unter dem anderen durch. Das könnte funktionieren. Ich muss mir den angucken, das nützt nichts. Rasen nicht betreten, scheiß drauf. Das ist auch wieder so ein Ding. Seitdem ich den damals im Simulator geflogen bin, fasziniert er mich, der Teppichklopfer. Und ja, das ist eben das Ding für mich. Wie auch immer. Ich muss da nochmal hin. Ganz wichtig. Ist zwar teuer, aber ist mir egal. Es gibt so Dinge, die müssen sein. Warst du da mal drin? Hast du dich auch mal reingesetzt? Ja, jetzt sind da wieder welche begrüßt worden. Also da scheint wohl irgend so eine Tante drin zu sein, die da irgendeiner zählt. Ja, das kann ich dir sagen. Da fällst du halt runter und dann, nee, du kannst hier pennen. Hier, bucht eure Erlebnisnacht. Du kannst hier in dem Ding pennen, über Nacht hier auf dem Platz, in dem Ding. Kannst du buchen. Also es gibt hier so ein Zelt, was man buchen kann. So, und hier muss ich jetzt natürlich gucken. Das ist, weil die habe ich nämlich noch nicht. Die da? Da war ich. Da war ich. Da sind wir zuerst her. Genau. Gibt ja so Menschen, die stellen sich immer dann mitten in den Weg, wenn andere was machen wollen und brauchen dann furchtbar lange für alles. Leider, leider, leider. Und der rennt auch die ganze Zeit über die Wiese, weil er es kann, was er eigentlich nicht soll. Ein Präzisionsflugradar. Nicht so interessant. Aber wesentlich interessanter die Do-28D2 Sky Servant als Transport- und Verbindungsflugzeug. Hübsch ist er. Auch hübsch restauriert. die könnte es bringen. Ja. Ja, es ist insgesamt sehr, sehr schön hier. Ich kann hier sehr viel Zeit verbringen. Ja, wie ihr gehört habt, ist gerade in Nordholz ein Kampfflugzeug gestartet. Schicki. Jetzt muss ich nur noch in dieses Flugzeug rein, in dem der Herr Kohl schon gesessen hat und verschiedene andere Leute. Zur Unterzeichnung dieser Verträge, über die die Dame eben gesprochen hat, in der Hoffnung, dass die Dame jetzt auch mit dem Sprechen fertig ist, man da auch wirklich rein kann. Schauen wir mal. Poker. Nein. Maximal 44, dann ist aber schon eng getaktet hier. Und bei den 44 sind auch schon die Stewardessen mitgerechnet. Also maximal 42 Passagiere waren hier drin. Aber es ist ja fast wie eine normale Maschine heute. Ne? Nee, ja, ist etwas kleiner, aber aber mehr Platz. Nee, das System ist, ist ähnlich. Ist ähnlich, ne? Ist ähnlich, ja. Da tut sie heute sind die wesentlich höher. Ja, ja gut. Höher, breiter. Wesentlich breiter. Natürlich, es gehen mehr Leute rein, ne? Insgesamt größer. Und welchem Baujahr ist dies jetzt? Also sie ist 77 in Dienst gestellt worden. 77? Ja, 77. Wenn man bedenkt, Focke-Wulf hat erst 1974 die Serienzulassung für dieses Flugzeug bekommen. Also ist vielleicht 74 damit angefangen worden, 77 fertig geworden oder so. Ich weiß es nicht, wie schnell die damals gebaut haben. Also noch gar nicht so alt in dem Sinne, ne? Nein. 50 Jahre. Und wie gesagt, ist bis 98 in Betrieb gewesen oder im Dienst gewesen bei der Bundesregierung. Mhm. Sowohl Herr Kohl als auch Herr Schmidt sind beide in dieser Maschine geflogen. Ja? Ja. Herr Kohl ist 1990 mit dieser Maschine von Köln-Bonn nach Berlin geflogen worden, um dort die Vorverträge für die Wiedervereinigung zu unterzeichnen. Und hat auf dem Platz hier vorne gesessen, neben dem jungen Mann. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt einen rüberrutsche, dann sitze ich da, wo der Herr Kohl mal gesessen hat. Genau, und dann sieht er noch sehr staatsmännisch gucken. Okay. Ja, staatsmännisch ist nicht meins. Nee, gar nicht meins. Ja, aber schick. Ja. Insgesamt hat es, wie gesagt, nur 16 Maschinen dieses Types gegeben. Mhm. Insgesamt war es eigentlich 17. Die erste Maschine ist 1971 gebaut worden und ist 1972 bei einem Testflug abgestürzt über den Bremer Flughafen. Hat dabei einen Piloten mit in den Tod gerissen. Mhm. Und wie gesagt, 1974 erhielt Focke-Wulf dann erst die Serienzulassung für diese Maschinen und konnte sie dann erst in Serie bauen. Von diesen 16, die gebaut wurden, sind eben 3 an die Bundesregierung gegangen, 8 sind an ein französisches Transportunternehmen gegangen und 5 weitere Maschinen sind an diverse europäische Fluglinien geliefert worden. Mhm. Focke-Wulf hatte einen ungünstigen Zeitpunkt, weil Ende der 70er Jahre die damalige Bundesregierung sich mehr dem Airbus-Projekt zuwandte und somit die Förderung für diese Maschinen eingestellt wurden. Und dann eben bei Airbus einflossen. Mhm. Die Focke-Wulf-Werke waren ja in Bremen und die sind dann in die ERSD bzw. in Airbus übergegangen, mehrheitlich. Also kann es durchaus sein, dass in der heutigen Raumfahrttechnologie noch ein Stück Focke-Wulf verbaut wurde. Wie weit wurde mit diesen Maschinen geflogen? Innereuropäisch. Europa. Ja, das sind reine Kurzstreckenflugzeuge, also innerhalb Europas. Vielleicht noch Nordafrika, Kanaren, Israel, Ägypten und dann Türkei, aber weiter auf keinen Fall. Vielleicht noch, also ich sag mal so, bis Moskau vielleicht. Aber darüber hinaus nicht. Also ist jetzt nicht über den Atlantik nach USA oder so geflogen. Dafür hoffen wir, weil diese Maschine nicht auskommt. Sehr schön, vielen Dank für die Auskunft. Eine Frage habe ich noch. Ja, bitte. Wo ich gerade hier sitze. Ja. Ihnen ist vielleicht der kleine Puschel aufgefallen. Ja. Also ich mache Podcast auch privat, habe so um die 1000 Hörer. Ja. Und Sie sind jetzt leider mit auf dem Band. Wenn Sie das nicht möchten, dann schneide ich sie da raus, ansonsten kommt das irgendwann vielleicht mal im Internet. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist schön. Ich bin eine öffentliche Person, ich habe 30 Jahre lang als Kellnerin gearbeitet, ich bin Tänzerin, ich gehe auf jede Bühne. Also wenn Sie noch einen Starschnitt von mir brauchen, würde ich glatt machen, wenn ich sie veröffentliche, das ist überhaupt kein Akt, aber gerne. Ich habe in Bremerhaven in der Tanzoase getanzt mit nacktem Bauch, also das ist überhaupt kein Dank. Ja, nee, ich muss aber fragen, ne? Wegen rechtlich ist ja klar. So, und ich sitze jetzt echt auf dem Platz vom Herrn Kohl. Das ist Wahnsinn. Das ist belegt. Also, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber dieser Platz, der wurde wahrscheinlich schon sehr oft benutzt. Ja. Weil der scheint doch sehr durchgesessen zu sein, jedenfalls durchgesessener als das Pendant hier direkt neben mir, wo ich zuerst saß. Ja. Aber gut, die Ausmaße vom Herrn Doktor, die habe ich ja. Ne? So, die, das passt. Das klappt super. Ja, schick. Ja, ich war eben schon mal hier und dann hatte ich sie reden hören und da habe ich gedacht, oh mein Gott, vielleicht geschlossene Führung oder weiß der Geier was oder so. Und Sie sitzen jetzt hier den ganzen Tag und warten, dass hier Leute reinkommen Nein, sind Sie auch nur zufällig hier? Ich sitze hier partiell. Wir machen regelmäßig dann eine Durchsage, dass wir diese Maschine geöffnet haben. Okay. Also es ist alles original hier drinnen. Ja. Und deshalb lassen wir die Besucher nicht durchgängig hier rein oder ohne Aufsicht hier rein, weil wir der Zerstörung keinen Vorwand geben wollen. Ja. Also unsere Nordseeluft bzw. die Abnutzung, wenn wir hier die Besucher reinlassen, das reicht uns. Wir können das nicht ersetzen. Mhm. Und insofern machen wir das immer nur partiell. Wie gesagt, wir machen dann eine Durchsage und solange ich jetzt hier, sage ich mal, Besucher hier reinkommen und ich meine Story loswerden kann, erzähle ich hier was und wenn dann mal 10 Minuten oder Viertelstunde keiner kommt, dann mache ich zu und dann widme ich mich den Aufgaben einer Aufsicht. Okay. Na, dann bin ich hier die Aufsicht. Und dann wird hier Treppe hochgeklappt oder nur hier vorne die Tür geschlossen? Nein, das wird dann ein Blech auf die Treppe gelegt, sodass wir nicht hier reinkommen können. Es sei denn, Sie nehmen das Blech weg. Habe ich ja quasi. Da fliegt mir doch das Blech weg. Habe ich ja noch gerade Glück gehabt heute. Ja, natürlich. Ja, ich war vor 14 Jahren mit meiner Frau und den Kindern mal hier. Ja. Und jetzt sind wir zufällig wieder hier in der Gegend. Und morgen gucke ich mir das vor Kugelbake an. Mhm. Da haben wir auch noch gerade so auf den letzten Drücker eine Führung gekriegt. Ja, aber ich habe gedacht, so nach 10 Jahren kann man ja noch mal gucken. Ne? Ja. Und hat sich einiges verändert. Ich glaube, die Halle, die waren diese Aranco? Arado-Halle. Oder Arado-Halle. Die ist seit Mai eröffnet. Ja. Die ist ganz neu. Genau. Und da hinten wird fleißig gestrichen, habe ich gerochen. Ja, das ist zum Erhalt unserer Maschinen. Ja. Also jede Maschine kommt irgendwann einmal dran. Und wenn sie mit der letzten fertig sind, dann fangen sie bei der ersten wieder an, sozusagen. Mhm. Weil unsere Nordseeluft ist doch relativ aggressiv hier. Ja. Ja, ich habe auch gesehen, die ganzen Scheiben in den Flugzeugen, die ja dann aus Kunststoff sind, die haben ja alle Mikrorisse. Ja. Die sahen alle so aus wie von einem alten Auto von mir, vorne die Frontscheinwerfer. Ja, ne? Das ist ja durch die UV-Strahlung. Ja. Ja, aber ich finde das klasse, dass es das eben gibt, ne? Dass man sich das mal anschauen kann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir sind auch durchaus stolz auf unsere Exponate, die wir hier haben. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir freuen uns auch, wenn wir was Neues bekommen. Auch wenn das nicht immer in einem guten Zustand ist, aber wir nehmen, was wir kriegen können. Ich hatte gesehen, der Starfighter, da gibt es ja auch wahrscheinlich nicht mehr so viele von, weil die meisten sind ja runtergefallen. Richtig. Hatte der mal einen Kabelbrand vorne drin? Das kann ich nicht sagen. Weil ein paar Kabel sehen schon ein bisschen dunkel aus und der Stoff, der da drauf ist, der ist auch ziemlich zerbröselt. Oder liegt das hier auch an der Atmosphäre? Also auf der Armaturenabdeckung, ne? Da ist so ein, ja, ich denke mal, so eine Stoffverkleidung drauf gewesen. Das weiß ich. Wenn Sie mal einen von den Mechanikern, die hier rumlaufen, oder von den Technikern, die hier rumlaufen, treffen, sprechen Sie die an, fragen Sie die. Die wissen das eher. Weil die sind zum Teil länger hier als ich. Ich bin erst seit März diesen Jahres hier. Ah, okay. Ich kenne noch nicht alles, alle Geschichten hier. Und was mit dem Flugzeug gewesen ist, kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Wir sind nur froh, dass wir ihn haben, sag ich ja. mal. Dass wir den haben. Ja, der ist auch toll. Ja. Ja, jetzt fehlt nur noch eine Tante Ju. Das und dann seid ihr komplett, ne? Tante Ju. Also bei uns in Köln, da fliegt aber oder da flog im letzten Jahr, also ja. ich kann mich erinnern, also öfter habe ich da mal eine am Himmel gesehen. Ich weiß nicht, ob das eine der letzten war, die sie jetzt hier noch irgendwo hatten oder die jetzt so für Rundflüge eingesetzt wurden, keine Ahnung. Ja. Aber das war ja auch so, das ist ja ein Kultteil, ne? Auf jeden Fall. Ganz einfach. Auf jeden Fall. Ja. Also in Bremerhaven, wenn die Sail ist, da haben wir ab und zu mal eine gehabt in den letzten 30, 40 Jahren. Mhm. Aber die hat dann auch Rundflüge gemacht, aber seitdem der Flughafen da hinten in Bremerhaven zu ist, ist das auch nicht mehr so gegeben. Leider. Ja, schade. Aber Wünsche hätten wir. Also jetzt sind ja hier die Sea Kings verabschiedet worden, die sind ja in die Ukraine gebracht worden. Und da hatten wir schon gehofft, dass wir vielleicht mal einen von den Sea Kings hier noch herkriegen könnten. So, weil die ja nun auch hier nebenan stationiert waren. Ja. Müssen wir mal abwarten, wenn der Krieg da hinten vorbei ist, was dann mit den Hubschraubern passiert. Aber wir haben noch so. Und ob da noch welche übrig sind. Das ist eine ganz andere Nummer noch, ne? Naja, aber wenn Sie so die Arado-Halle sehen, also wir nehmen ja auch die Wracks und versuchen ja. das wieder zu restaurieren, wenn es uns möglich ist, ne? Also da bildet sich dann bestimmt irgendein Förderverein von Menschen, die da drauf geflogen sind, gerade auch hier in Nordholz, eben weil die ja mit den Teilen hier auch zu tun haben. Also da findet sich bestimmt jemand, der das dann machen möchte oder finanzieren möchte oder wie auch immer. Aber wenn es nach unseren Wünschen ging, dann hätten wir da hinten das ganze Flugfeld voll. Nicht? Dann hätten wir auch schon gerne, weil hier ja auch die großen Maschinen, so eine richtige Antonov kann ja hier auch landen oder Beluga oder sowas. Ja. Und die kommen ja auch ab und zu mal hier vorbei oder auch die großen Airbags-Maschinen. Und da hätten wir also schon ein paar Wünsche. Also, ja, aber da braucht man, aber für die braucht man dann auch ein bisschen Platz. Da braucht man richtig Platz. Aber ihr habt ja da hinten noch Platz, habe ich gesehen. Wir haben noch ein bisschen Platz, aber für die ganz Großen reicht das dann auch nicht mehr aus, weil dann irgendwann auch das Bundeswehrgelände anfängt. Und dann, das ist nicht erweiterbar, sage ich mal so. Ja. Ja, meine große Liebe ist der Jui, der da drüben steht. Ich bin vor ein paar Jahren in Berningerode. Okay. Die haben da auch ein Flugzeugmuseum. Und da steht einer der alten Bundeswehr-Flugsimulatoren für den Jui drin. Mhm. Den darf man dann gegen Entgelt mal ausprobieren. Mhm. Und ich habe den mal so eine Stunde getestet und seitdem bin ich dem verfallen. Ja, also mit dem Ding zu fliegen. Ist jetzt nicht so einer, wo man drin sitzt, der sich bewegt. Also man sitzt statisch in diesem Cockpit und hat dann diese große kugelförmige Leinwand im Endeffekt. Und da wird dann mit vielen Projektoren drauf die Bewegung eingespielt und das Problem daran ist einfach, weil der Körper es nicht spürt. Also vielen Leuten wird da drin schlecht. Ah, okay. Also ich hatte Glück. Ja. Bei mir war es nicht so, aber das zeigt einem dann doch schon eindrucksvoll. Mhm. Also man hat einen daneben sitzen, der das kann. Ja. Ne? So. Und der sagt einem auch erstmal, was man machen muss, damit man weiß, wofür die ganzen Pedale und hier. Aber das ist schon, also das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Ja. Und der sagte also, wenn man Jui fliegen kann, dann kriegt man auch jeden anderen Hubschrauber. Ja. Der muss wohl so die Zicke unter den Hubis sein. Ja, aber ich liebe den. Haben Sie schon so einen Verfahrenstrainer drin hier? Nein. Im Moment sind die Jungs in der Mittagspause, aber ab 14 Uhr machen die wieder Führungen. Und ich weiß nicht, ob der Mensch da ist, der den Simulator da drin betreibt. Da ist nämlich auch ein Flugsimulator drin. Aber auch der ist statisch. Also es läuft auch nur über die Leinwand dann die Bewegungen ab. Für Flugzeug oder? Flugzeug, ja. Okay. Das ist der Verfahrenstrainer für die Brigitte Atlantik, die wir da hinten auf dem Feld haben. Okay. Also das ist ein Aufklärungsflieger, der hier in Nordholz stationiert gewesen ist. Und die Jungs, die den Verfahrenstrainer betreuen, sind alle auf dieser Maschine geflogen. beziehungsweise haben an ihr gearbeitet. Und die sorgen eben dafür, dass bei uns der Verfahrenstrainer funktioniert. Super. Ja? Und aber der Simulator wird nicht jedes Mal gestartet, da muss ein bestimmter Mensch da sein, der das betreut und der kann den dann anmachen und da kann man dann auch mal so tun, als ob man fliegt. Ich habe das noch nicht gemacht, weil dieser Mensch ist halt nicht immer da, aber heute ist Dienstag, da könnte das Glück bestehen, dass dieser Mensch da ist. Da muss ich dann mal fragen gehen. Mindestens fragen, ab 14 Uhr, wie gesagt, die machen bis 14 Uhr jetzt Mittagspause. Wenn meine Holde mitspielt, weil die sitzt jetzt schon seit einer Weile da drüben auf der Bank und guckt ein bisschen frustriert. Kann ja, ich überhaupt nicht verstehen. Ich auch nicht. Also ich komme eigentlich aus dem Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Hm. Und Schifffahrt ist mein Ding, weil ich bin damit groß geworden. Mein Vater hat auf der Silbergwerft als Schiffbauingenieur gearbeitet. Ich habe Schiffstaufen mitgemacht, ich habe Stapelläufe mitgemacht, Überführungen mitgemacht. Das ist mein Ding. Und da musste ich aufhören aus gesundheitlichen Gründen. Und der Kollege, der mit mir dort gewesen ist, der arbeitet hier schon seit 2-3 Jahren. Und der sagt, Angelika, komm hierher. Das wird dir hier gefallen. Sagt, Militärflugzeuge und Fliegerei ist ja nun wirklich nicht meins. Und jetzt im März hat er es geschafft, mich hierher zu holen. Und dann habe ich auch erst gedacht, nee, die ganzen Militärmaschinen und das will ich eigentlich gar nicht und blablabla. Aber mittlerweile finde ich es richtig klasse hier, weil es ist so interessant. Das ganze Museum, es geht ja los mit 1913, als hier der erste Zeppelin stationiert wurde und der Flughafen dann oder der Flugplatz seinen Anfang genommen hat bis heute hin. Und das finde ich total spannend und interessant. Also. Ja, es ist toll. Ja. Und man kann hier übernachten in diesem Zelt? In dem Zelt, in dem Kubus kann man übernachten. Das wird übers Internet gebucht. Das wird bei einer Firma Sleeper nennt sich die. Da kann man so etwas buchen. Kostet um die 120 Euro so eine Nacht. Und dann müssen sie bis 17.30 Uhr, ist im Sommer, im Winter dann bis 16 Uhr auf dem Gelände sein. Weil sie später nicht mehr raufkommen. Wir schließen das Tor vorne ab. Das müssen wir aus versicherungstechnischen Gründen machen. Und sie haben dann das ganze Museum und das Außengelände für sich die ganze Nacht über praktisch. Also man kann im Endeffekt hier pennen, aber man kann sich das auch alles noch angucken. Sie können sich alles angucken. Es bleibt also das Haus bleibt offen. Also der Eingang, den Sie oder der Ausgang, den Sie jetzt benutzt haben, hier rauszukommen, ist auch der Eingang dann rein. Da sind dann auch die Toiletten und gegebenenfalls auch eine Dusche, wenn Sie möchten. Und wie gesagt, aber Sie müssen bis 16 Uhr bzw. 17.30 Uhr hier sein, weil Sie dann nicht mehr vom Gelände kommen. Und alles, was Sie hier verzehren wollen, müssen Sie dann mitbringen praktisch, weil Sie auch nicht mehr vorne ans Tor kommen, um da mal eben was rüberreichen lassen zu können oder so. Okay. In einem Lieferdienst. Ne? Und dann können Sie hier die ganze Nacht, wir lassen alles an, sodass Sie überall rein können. Im Sommer lassen wir auch hier zum Beispiel die Maschinen auf, dann machen wir auch noch andere Maschinen auf, sodass sie das alles in Ruhe angucken können und ausprobieren können sozusagen und sich hier frei bewegen können. Nachts im Museum. Nachts im Museum alleine. Hätte genau. Ja auch einen Reiz, ne? Hätte einen Reiz. Also ich sag mal so, für Menschen, die sich so für Fliegerei und so interessieren, kann ich mir das vorstellen, ja. Ist das schon eine feine Sache. Ne? Ja. Und wie gesagt, unter der Woche haben sie dann auch ab 7, 8 Uhr hier den Flugbetrieb. Und das sind ja nicht nur unsere Rettungsflieger, die wir hier haben, sondern ja auch Aufklärungsflieger, die wir haben. Kommt mal kaum zum Schlafen. Möglicherweise. Kann schon passieren. Ja. Also momentan machen die Amerikaner hier eine Übung mit ihren China-Kubschraubern und die sind nachts unterwegs. Also das gibt es nachts bis 2 Uhr nachts dann. Ne? Und das soll wohl auch recht laut und hell sein dann hier alles. Ja. Also das ist schon... Ja, wohne ich leider zu weit von weg, sonst würde ich das mit Sicherheit mal ausprobieren. Aber ich bin wahrscheinlich nicht das letzte Mal hier rum. Ja, hätten Sie mal so 4-5 Tage ein und dann kann man ja überlegen, hier mal eine Nacht. Ja, lassen Sie sich das schon das muss ich nur noch meiner Holden mal schmackhaft machen. Genau. Ja, wir sind so lang verheiratet, das wird dann klappen, das ist dann mal was anderes. Okay. Guten Tag. Ich darf das alles? Ja, natürlich. Wie besprochen? Ja, wunderbar. Ja, ja. Dann danke ich Ihnen vielmals. Ja. Das war nicht ganz so viel Blödsinn, den ich Ihnen da erzählt habe. Nee, das war, ich denke, es war alles okay. Ja, recht herzlichen Dank. Ja, keine Ursache, sehr gerne. Dann mache ich den Platz mal frei für die anderen Leute. Ja. Vielleicht haben die jetzt gerade Glück gehabt, weil wir waren ja jetzt über eine Viertelstunde alleine, sonst wäre vielleicht zu. Sonst wäre vielleicht zu. Sonst wäre vielleicht zu. Dann Dankeschön. Aber ist kein Problem, gerne. Schönen Tag noch für Sie. Ihnen auch, danke. Nein. Erstmal. Nee. Erstmal habe ich auf dem Stuhl gesessen, wo Birne gesessen hat. Schon. Birne gesessen. Ja, Dr. Kohl. Hm. Und zweitens hatte ich eine Privataudienz bei der Dame und ich darf die senden. So. Jetzt ist alles schicki. Die haben hier einen Flugsimulator und weil heute Dienstag ist und wenn dieser eine Mensch, der den ab und zu aufmacht, da ist ab 14 Uhr. Hä? Schon. Den Simulator? Ja, den Simulator? Ist das dieser Zeppelin-Simulator oder ist das der? Lass mal gucken gehen. Jawohl. Übrigens, wenn man da pennt, ne? Ja. Du pennst nicht nur da, die lassen ja alles offen, auch die Flugzeuge. Ja. Und hier Toilettenanlage, blabe, du kommst halt nicht raus, ne, weil die Eingangstore sind zu. Aber du kannst dir hier die ganze Nacht quasi alleine so ziemlich alles angucken, wie du aber Bock hast. Und zum Schlafen. Ja. Ja, ja. Zelt. Da ist dieses Zelt. Und das ist hier, wenn sie um den Weißen rumgucken, da ist so ein Zelt, da können sie pennen für 120 Ocken. Und dann haben sie ganze Nacht sehr, sehr schick. Ach, da dachte ich mir. Aber vielleicht kann ich sie irgendwann noch mal überzeugen. Das hat was mit Camping zu tun. Man muss um 17. Ja, aber nee, du hast ja hier und du musst dir die Toiletten nicht mit anderen Leuten teilen. Das ist schicki. Genau, da bin ich bei. Ja, nee, das ist da schon, glaube ich, ein bisschen besser. Aber echt, ey, die machen auch noch Flugzeuge auf, die du sonst halt nicht hast. Und dann kannst du da gucken. Ach, ist das dieser Simulator, wo da steht defekt, nee, ne? Defekt. Ich war mal an irgendeinem Simulator, da konnte man so ein großes... Ja, ja, vielleicht war es der ja, der hier. Aber naja, so, wo waren wir denn jetzt noch nicht? Hier waren wir schon, das weiß ich. Aber nach da hinten war da noch was? Ich meine ja, da war noch eine Halle, da waren wir nicht. Aber das hier, ne? Auch an Bord der Zeppeline aß man schlicht Käse. Vielleicht ist das der, nee, das ist der Verfahrenstrainer. So, nun wisst ihr Bescheid. Selbstverständlich schaute ich nach dem kleinen Interview beim genannten Simulator vorbei. Führung nur mit Personal ab 14 Uhr. Eine halbe Stunde Zeit bedeutet Zeit für ein Kaffee im Café. Kurz nach 14 Uhr fanden wir uns erneut am Simulator ein. Vor dem Simulator saß bereits jemand und auch die erste Gruppe war schon drin, weshalb wir auf die nächste Führung warteten. Doch hört selbst. Wenn Sie wollen, können wir gleich eine Führung machen. Ich bin ein Museumsmitarbeiter. Und das ist super. Ja? Sind Sie der Museumsmitarbeiter, von dem hier Ihre Kollegin erzählt hatte, der auch eventuell mit dem Simulator klarkommt, also dem Flugsimulator selber? Nee, der bin ich nicht. Ich bin der mit dem Verfahrenstrainer sich auskennt. Okay. Und mit dem Simulator vorne, das ist der Fregattenkapitän Wolfgang, der ist aber jetzt gerade irgendwie unterwegs. Also normalerweise zeigen wir auch vorne nicht, wie man fliegt. Also dass der. Aber wir können auf jeden Fall einen Flug machen und weil die da vorne ein bisschen weiter sind. Das wäre super. Ja, das war die Kollegin aus dem Regierungsflieger da. Genau, ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar, hatte ich auch mit ihr schon besprochen, ich mache Podcast. Ich habe so ungefähr 1000 Hörer. Okay. Jetzt meine Frage, darf ich das senden, was Sie sagen? Wenn Sie sagen nein, dann ist das nur für mich rein privat. Weil ich habe immer ein Puschel mit. Also ich habe hier mitlaufen. Ja, nichts dagegen. Wenn Sie nicht an meinen ganz vielen Nein. Die meisten schneide ich sogar raus. Okay. Ne? Also ja. Ich muss nur aus rechtlichen Gründen fragen, weil ich kann nicht einfach ungefragt irgendwelche Mitschnitte von Leuten senden. Ja. Das geht nicht. Aber ja, genau. Wenn Sie da nichts gegen hätten, das wäre natürlich super. Können wir gleich machen, ja. Das ist nett. Prima. Ja, im Augenblick wird die Regie Atlantik als Kulisse für so einen Science-Fiction-Film genutzt. Okay. Am Wochenende waren schon mal so Probeaufnahmen, also so ein Filmteam, und die haben da Aufnahmen gemacht. Und in den nächsten Wochen werden die nachts und auch tagsüber so Aufnahmen mit Schauspielern machen. Hat aber dann nichts mit Marinefliegern zu tun, sondern ist eben so Science-Fiction, weil es dann einfach so futuristisch aussieht. Aha. Bin ich ja gespannt, ob das mal irgendwann kommt. Ja, irgendwie nächstes Jahr im Februar soll angeblich dann in Hamburg das im Kino aufgeführt werden. Oh, das kann ja auch alles noch um Monate verschieben. Ja, ja, spannend. Mhm. Aber wenn Sie mir dann vielleicht am Ende dann irgendwie so die Internetadresse von dem Podcast mitgeben, dann kann ich auch mal reinhören. Dann vielleicht meiner Frau mal vorführen. So, oh, das hat der Mann mal erzählt. Ja. Aber nur wenn es was probiert, wenn er sagen, das ist alles Schrott gewesen. Nö, das ist es ist ein Nischen-Podcast. Ich mache eigentlich viel über Geocaching und so, aber auch manchmal mit einem Kumpel zusammen auch was über alte Sachen. Mhm. Ne? Also ob das jetzt bei uns im Bergischen Steinbrüche sind oder solche Dinge. Mhm. Und jetzt ist eben Urlaub und jetzt im Urlaub machen wir so einige Dinge. Ich habe dann hier den Flugplatz und morgen muss ich mal gucken, was mit diesem Vorkugelbarke ist. Ja, das ist sehr interessant. So, kann ich echt empfehlen. Ja. Ich hatte das auf YouTube gesehen und dachte so, naja, wenn du jetzt schon mal in der Gegend bist, guckst dir live an. Live ist immer besser. Ja. Mit ein bisschen Glück. Ja, also Portugal habe ich auch vor 2-3 Monaten auch eine Führung gemacht und je nachdem, also war so ein ehemaliger, ein aktiver Soldat, der hat da durchgeführt, der ist sogar irgendwie bei der Artillerie gewesen. Also der hat das sehr gut gemacht. Wenn sie Glück haben, dann also kann ich nur empfehlen, Fort Kugelbake. Ja, weil Artillerie interessiert mich auch so ein bisschen, weil ich war, als ich Mustard war, auch bei der dritten 545 in Lahnstein, also ich bin auch richtig Kanonier. Mhm. Und auf der 109, also Haubitze. Auf der Panzerhaubitze M109? Nee, ich hatte die 105, wir mussten noch selber schieben. Ach so. Das war keine, Heimatschutzbrigade, war keine Selbstfallerfette. Ja, die sind, als wir ausgeschieden sind, das war 90, im April, sind die nach Norwegen verschifft worden alle. Mhm. Dann wurde das Bataillon aufgelöst. Ja, jetzt sind die Kanonen wahrscheinlich in der Ukraine. Möglicherweise. Ja, so dolle sind die nicht. Ich hatte mal die Chance, mit der 203 zu schießen, im amerikanischen Patenbataillon Grafenwöhr. Das hat natürlich ein bisschen mehr Spaß gemacht, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Tja. Sie kommen aus dem Bergischen Land, habe ich hier in der Nähe von Gummersbach. Ah ja, okay. Also Gummersbach kennt man ja wegen VfL und so, das sagt den Leuten schon mal eher was. Ja, also ich komme mit meiner Frau eigentlich aus Velbert, also das ist ja der Bergische Land. Dann hat es sie hierhin verschlagen. Ja, genau, also wegen der guten Luft. Also meine Frau ist Asthmatikerin und genau. Voll verständlich. Ja, deswegen. Ja, ich fange einfach an, bis wir reingehen, das dauert dann auch noch ein paar Augenblicke. Ja. Also dann darf ich Sie herzlich begrüßen, den Verfahrenstrainer von der Breger Atlantik. Das ist also der Verfahrenstrainer von den Seefernaufklärungsflugzeugen der Bundesmarine. Ja, davon hat die Bundesmarine 20 Stück gehabt und die waren hier in Nordholz stationiert. Ja, und die Hauptaufgabe von diesem Seefernaufklärer war, Schiffe auf hoher See zu finden und zu suchen, zu identifizieren. Und auch U-Boote zu finden und zu jagen. Also im Kriegsfalle hätte die Brigier auch dann U-Boote tatsächlich versenkt. Wie gesagt, U-Boote ist die Hauptaufgabe gewesen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kann man U-Boote aufspüren? Denn wenn die unter Wasser sind, man sieht die nicht. Man kann also durch Radar kann man die nicht aufspüren. Und deswegen hat man die Idee gehabt, die Geräusche von solchen U-Booten aufzufangen. Also Geräusche, die breiten sich unter Wasser doch ziemlich gut aus. Und deswegen hat man jetzt diesen Flieger solche Sonarbojen gegeben. Das sind also diese Geräte, die an Bord von der Maschine waren. Und da hat die Maschine 60 Stück in solchen Schächten gehabt. Ja. Also gleich unten in die Ecke steht so ein orangefarbener Kasten, den kann man sich auch dann von nahen anschauen. Und da waren jetzt solche Sonarbojen drin. Und so nah ist die Abkürzung für Sound Navigation and Ranging. Also man hat also mit dem Geräuschen von dem U-Boot die Position aufklären können. Und das funktionierte so. Also man hat also die Sonarbojen abgeworfen. Die wurden durch den Fallschirm abgebremst und fielen dann aufs Wasser. Ja? Wenn die dann auf dem Wasser geschwommen sind, dann wurde ein langes Kabel rausgelassen an dem unteren Ende. Und da war dann am Ende ein Hydrofon, also eine Art Mikrofon installiert. Und das Mikrofon hat dann die Geräusche von dem U-Boot aufgefangen und dann über eine Antenne, die dann hier oben rausgeklappt ist, an das Flugzeug weitergesendet. Ja. Mit den Informationen konnte man dann die U-Boote aufspüren. Wie das genau funktioniert, das werde ich dann gleich noch erläutern. Ja, da gab es aktive Sonarbojen, die also einen Ping ausgesendet haben. Und dann das Rückecho konnte man dann identifizieren, wenn der Schall von dem Rumpf von dem U-Boot reflektiert wurde. Oder man hat die Geräusche von dem U-Boot dann aufgezeichnet, weil das U-Boot hat ja einen Antriebspropeller, der hat dann Geräusche gemacht, oder dann die Aggregate im Schiff, die haben Geräusche gemacht, und das konnte man alles in diesen Geräten aufzeichnen. Und das ist also auch noch immer das erste Mittel der Wahl, um U-Boote heutzutage noch aufzuklären. Weil die Physik, die gibt nicht viel anderes her. Das heißt also, dass die Flugzeuge, die jetzt eingesetzt werden, die nutzen genauso solche Sonarbojen. Sind das verlorene? Zum einmaligen Gebrauch. Genau, das, die eine abgeworfen, genau, wollte ich auch fragen. Ganz genau, richtig. Verloren, ja, das stimmt. Ne? Das sieht man hier dran, die konnte man einstellen. 8 Stunden, 3 Stunden, 1 Stunde. Dann war so eine Salzpatrone, die hat sich dann mit der Zeit dann aufgelöst. Und dann, Achso, dann ging die unter. Dann ging die unter, und die liegen dann heutzutage immer noch auf dem Meeresboden. Da müssen noch einige von liegen. Ja, da liegen sogar Zehntausende. Ja. Da, ja. Die waren dann Verlustgeräte. Also am Anfang waren die auch relativ preiswert, also irgendwie vielleicht 1.000 D-Mark. Ja. Aber mittlerweile wollen die immer hochtechnisierter und kosten also doch schon bedeutend mehr. Das kann man sich vorstellen, ja. Mhm. Gut. Also was wir jetzt hier haben, ist dieser gelbe Bereich. Ja, das sind also die Arbeitsplätze von den Soldaten, die jetzt hier trainiert wurden. Ja. Ja, also die Übungsstunde in so einem Simulator, die war eben viel billiger als eine Übungsstunde im realen Flugzeug. Und weil das auch dann zum Teil auch dann ungefährlicher ist, dann hat man dann gleich bei Beginn von dem Dienst von den Flugzeugen, also diesen Trainer hier aufgestellt. Ja, und hier dieser grüne Bereich, der ist jetzt hier nicht ausgestellt. Das ist der Aufenthaltsbereich. Da waren also Schlafkojen, so, da war eine Küche und auch eine Toilette. Also so ein Aufklärungsflug, der hat auch manchmal ziemlich lange gedauert. Also so 10 Stunden, das schon mal durchaus dauern können. Da gab es auch mal. Ja, konnten die Luft betankt werden, die Flugzeuge? Nee, die konnten nicht Luft betankt werden. Okay. Aber die hatten also im Extremfall auch eine Reichweite von 20 Stunden gehabt. Ja. Da gab es mal so einen Rekordflug, da wollte man schauen, wie viel hält jetzt die Maschine aus, wie viel hält die Besatzung aus. Und also 20 Stunden, das ging. Die konnten dann auch im Sparmodus fliegen, und dann war das halt so lange. Man darf ihn hier reinbitten, dann vielleicht der Letzte kann dann die Absperrung dann wieder zumachen. Darf man hier Fotos machen? Ja, ja, das dürfen Sie. Also diese Breguet Atlantic ist in den Anfang der 60er Jahre entwickelt worden, ja, aufgrund von einer NATO-Anforderung. Man wollte also die bestehenden Flugzeuge durch ein moderneres, leistungsfähigeres Muster ersetzen. Und da hat sich ein Konsortium gebildet aus einer deutschen Firma und mehreren französischen und holländischen Firmen, also Breguet, Dornier, Siat und Fokker, die haben also dieses Flugzeug gemeinsam entwickelt und produziert. Ja, also die französische Marine hat welche bekommen, die deutsche Marine hat welche bekommen, dann später auch die Holländer und die Italiener auch. Also sind aber insgesamt nur so circa knapp 80 Maschinen gebaut worden. Wir haben jetzt hier 8 Arbeitsplätze, und die Maximalbesatzung war so 18 Mann. Deswegen so viele, weil wenn man an diesen Arbeitsplätzen längere Zeit gesessen hat, dann wurde man auch dann ziemlich schnell unkonzentriert und müde, und deswegen gab es dann auch Wechselbesatzungen, die sich dann da den Aufenthaltsbereich aufgehalten haben oder in diesen Beobachtungsluken, die dann, ja, dann sich gegenseitig abgelöst haben. Der erste Arbeitsplatz hier vorne links, der diente zum Sammeln und Auswerten von elektrischen Signalen von Radargeräten. Also das ist ein sogenanntes ESM-Arbeitsplatz gewesen, weil die NATO und die Bundesmarine, die haben von russischen Schiffen die Radarsignale ausgewertet, ja, und haben die gespeichert und dann zur Verfügung gestellt. Und hier mit den Geräten von dem Flugzeug konnte man dann die Signale aufzeichnen und detektieren und auch mit einer Datenbank vergleichen. Dann konnte man anhand sehen, guck mal, da ist jetzt ein Zerstörer der sowjetischen Kaschin-Klasse. Ja, und man wusste dann noch, bevor man das auf dem Radar oder sonst wo gesehen hat, dass da was sein muss. Also rein an dieser Audiosignatur, die das Gerät halt, beziehungsweise das Schiff oder ja, also das keine für Audio, sich hatte. Keine Audiosignatur, sondern, oder sondern die Radarsignale. Okay. Ja, die Radarstrahlen, die hat man mit aufgezeichnet. Und die waren irgendwie immer so eindeutig, dass man dann genau, das anhand dessen sagen konnte, was das für ein Schiff ist. Ganz genau, das ist okay. So ein Fingerabdruck. Ja, genau. Weil also, die Bundesmarine hatte so drei Flottendienstboote gehabt und die haben sich dann in der Nähe von sowjetischen Schiffen aufgehalten und dann wenn die gesehen haben, das Radar läuft, dann konnten die das aufzeichnen und dann denen hier zur Verfügung stellen. Einen Fingerabdruck erstellt, ja. Okay. Hier rechts, das ist dann das Gerät von dem MAD-Detektor. Also diese Maschine hat einen Magnetik-Anomalie-Detektor gehabt. Also das Erdmagnetfeld, das wurde durch U-Boote, wenn die unter Wasser oder auch Schiffe, wenn die über Wasser fuhren, leicht verändert. Diese Veränderung konnte man messen. Also wenn man also das Glück hatte, man das über das U-Boot rübergeflogen, dann konnte man diese Änderung messen und dann konnte man sehen, da ist jetzt ein U-Boot. Da ist irgendwas im Wasser, also irgendwie Metallkörper. Ne? Konnte natürlich auch ein Schiffswrack sein oder ein U-Boot. War aber begrenzte Reichweite, aber im Gegensatz zu den Sonarbojen konnte das wirklich bei jedem Seegang funktionieren. Wie hoch sind die immer geflogen, so übers Wasser? Also hängt davon ab, wenn die in das Gebiet, wo sie hin mussten, geflogen sind, dann flogen die auch schon mehrere tausend Meter hoch. Und wenn die zu U-Boot-Jagd, sind sie dann bis auf 100 Fuß runtergegangen. Sehr ja, viel. Genau. Und teilweise bei UN-Missionen sind die dann so tief geflogen, dass sie dann die Namen von den Schiffen lesen mussten. Sie mussten dann Embargos durchsetzen und haben dann das Schiff dann identifiziert und dann geguckt, ja, was hat das geladen und haben dann vielleicht andere Schiffe zur Kontrolle hingeführt. Mhm. Okay. Ja, aber die müssen sehr tief fliegen, ne? Ja, die mussten schon, also das ist auch sehr, sehr körperlich anstrengend, weil war dann die Luft sehr beweglich, hat also sehr stark gewackelt. Mhm. Ja, und hier haben wir ein Bild von dem Radargerät von der Maschine abgebildet. Die hat also unter dem Rumpf, ist so ein schwarzer Dom gewesen, wo das Radargerät war. Ja, und damit konnte man dann die Küstenumrisse und Schiffe dann erkennen. Also danach konnte man auch dann in gewissem Maße navigieren. Hier das Bild, was wir aufgespielt haben, das zeigt hier die Insel Neuwerk. Das ist hier die Küste von Cuxhaven, also Salenburg, Dunen und Döse. Und das ist die Elbmündung. Und diese regelmäßig angeordneten Punkte, das sind die Fahrwassertonnen von dem Schifffahrtsweg. Mhm. Ja, die haben also oben so Radarreflektoren drauf, damit man wirklich besonders gut sehen kann. Wenn Sie sich dann mal umdrehen, dann haben wir hier den Arbeitsplatz von dem Funker. Das ist der da. Mhm. Der hat also verschiedene VHF und UHF-Funkgeräte gehabt und auch einen Fernschreiber da vorne. Mhm. Damit konnte man dann Befehle dann in schriftlicher Form und auch verschlüsselter Form bekommen und auch wieder Meldungen abgeben. Und wir haben auch mal so ein Morsegerät, das ist dieser kleine graue Kasten hingestellt. Den hat man jetzt hier in der Maschine nicht genutzt, aber das ist halt mal eine gute Ergänzung, damit man sieht, wie das funktioniert. Also diese Paddel, wenn man die bewegt, dann bekommt man links das kurze und rechts das lange Signal von dem Morse-Alphabet. Hier dieses Gerät hier, den rot erleuchteten Kasten, das ist sozusagen der USB-Stick von dem Flugzeug, also so ein Speicher, um die Daten von dem ESM und von der MAD-Sonde aufzuzeichnen. Ist das ein Magnetbänder? Das ist ein Tonband, ganz genau. Ja. Mhm. Ein 14-spuriges Tonband. Ist auch dann erst später hinzugekommen, weil die Maschine ist ja Baujahr 1964 und da hat man das noch nicht gehabt. Und dann wurden bei irgendwelchen Kampfwertsteigerungen wurde hier immer noch Technologien zugerüstet. Wenn sich umdrehen, dann haben wir hier den Arbeitsplatz von dem Navigator. Ja, also ist klar, man muss natürlich wissen, wie komme ich wieder hier nach Hause zurück zu meinem Flugplatz? Wo ist das Schiff, was ich gerade gesehen habe? Und hat dann auch dann Meldungen gegeben. Ja, und um die Position von dem Flugzeug zu bestimmen, da gab es am Anfang die Möglichkeit, mit einem Sextanten zu arbeiten. Vielleicht ist Ihnen der aufgefallen, das war so ein messingfarbenes Gerät. Ja. Das ist so ein Ausblick, der hier oben rausgeguckt hat. Da konnte man dann die Sonne anpeilen, den Horizont, und dann mit einer Uhr, dann konnte man die Position dann bestimmen. Aber auch nur relativ grob. Also da war schon nicht sehr genau. Man hat dann später so ein Trägheitsnavigationssystem hier eingebaut. Das sind solche Kreisel, die also ganz schnell sich drehen und die dann wirklich ihre Position im Raum beibehalten. Und dann, wenn das Flugzeug sich bewegt hat, dann konnte man über Messaufnehmer dann aufzeichnen, was für einen Weg das Flugzeug genommen hat. Und daraus dann rausrechnen, wo ist das Flugzeug gerade. Mhm. Aber das war alles sehr ungenau. Man hat also vielleicht eine Abweichung von bis zu 7 Seemeilen gehabt. Ja, das sind also fast 10 Kilometer. Mhm. Und da haben wir dann auch bei einer Kampfwertsteigerung diese beiden GPS-Empfänger eingeführt. Ja, das war so Anfang der 90er Jahre. Und die waren also schon extrem genau. Also, da gab es so einen militärischen Kanal. Und da konnte man also bis in den Zentimeterbereich seine Position genau bestimmen. Das war so schon wirklich ein Quantensprung gewesen. Ja, also das, die waren da wirklich total happy. Ja. Kostet aber auch ziemlich viel Geld. Also die Bundeswehr musste da auch schon für diesen Genauigkeitsservice auch eine Menge Geld an die Amerikaner bezahlen. Okay, noch Fragen? Ja. Alles klar. Gut. Dann kommen wir hier. Ah, das ist ein Aschenbecher. Ja, weil damals durfte man. Ja, damals durfte man noch. Ja, genau. Das stimmt. Ich dachte, an so einem Ding habe ich auch lange gesessen. Und das war sowas von pottenlangweilig. Ja, das muss ja genau. Gute Luft gewesen sein hier. Ja. Sowas von pottenlangweilig war das. Sie waren da wahrscheinlich bei der Flarak, oder? Richtig. Okay, Nike Herkules oder Hawk? Hawk. Hawk, alles klar. Bildung. Ah ja, okay. Mhm. Bei den 25. Bataillon? 37er. Ach, okay. Gut, also das ist hier der Arbeitsplatz von dem Taco, von dem Tactical Koordinator. Ja, der war sozusagen der Befehlshaber von dem ganzen Flugzeug. Also hier sind alle Informationen zusammengelaufen. Der hat dem Piloten auch gesagt, wo er jetzt herfliegen soll. Und der hat dann auch dann die Sonarbojen und auch die Waffen eingesetzt. Ja. Und das war so, wenn er jetzt die Meldung hatte, dass da vielleicht in der Nähe ein U-Boot sein könnte oder er hat seine Mission gehabt, dann konnte er die Sonarbojen halt abwerfen über diesen Wahlschalter. Und er hätte dann mehrere Sonarbojen in so einem bestimmten Muster abgeworfen. Ja. Und die Sonarbojen haben dann die Geräusche aufgefangen. Und die Arbeitsplätze hier haben ihm dann Informationen gegeben, wie laut oder leise das U-Boot jetzt gerade ist. Und daraus konnte er dann Rückschlüsse ziehen, ob das jetzt hier ist oder da. Also, wir haben nachher vorne so eine Computersimulation, wo man genau dieses Zusammenspiel zwischen den beiden Arbeitsplätzen dann spielerisch nachvollziehen kann. Also wie man ein U-Boot finden kann. Das kann ich Ihnen auch dann zeigen, wenn Sie dann noch Interesse haben. Er hat dann das U-Boot versucht zu lokalisieren und dann im Kriegsfalle, wenn jetzt hart auf hart geht, dann konnte er mit dem Auslöser dann auch wirklich die Waffen abwerfen. Weil hier unter dem Gehweg, wo wir stehen, wäre im richtigen Flugzeug ein ganz langer Bombenschacht gewesen. Und da waren dann Torpedos, Zielsuchtorpedos und Wasserbomben aufgehängt. Und er konnte dann hier sagen, welche Torpedos jetzt abgeworfen werden, wie viele. Und ja, die wurden dann abgeworfen und die haben sich dann ihr Ziel selber gesucht. Die sind dann immer zu der lautesten Quelle geschwommen. Ja, also es gibt in der Luftfahrt auch solche Infrarot-Zielsuchkörper, die dann einfach die heißeste Quelle machen. Und das, so ähnlich ist es hier, die gehen auch eben auf die lauteste Quelle, diese Zielsuchtorpedos. Konnte jede Position besetzen hier an Bord? Nee, oder das waren ganz Spezialisten. Das waren Spezialisten, ja, genau. Okay. Dafür war eben dieser Trainer, dass also so eine ganze Crew ausgebildet wurde. Und das war ja der Taco, der war auch der höchste Dienstgrad. Mhm. Ja, und die anderen, die haben wirklich dann nur ihre Aufgaben gehabt. Ja. Gab es eben diese Wechselbesatzung, dass dann auch welche dann sich abgelöst haben. Aber untereinander nicht. Es ist dann schon mal vorgekommen, dass vielleicht der Navigator oder der Sonaroperator dann im Laufe seiner Karriere dann hingekommen ist. Nicht wahr? Aber während des Einsatzes dann war der hier drauf geschult und der Navigator dann da. Hat er gleichzeitig gewechselt oder konnte der eine sagen, das ist anstrengender, der muss öfter wechseln als der andere? Das konnten die, glaube ich, ganz individuell regeln. Ja, also je nach Ermüdungsgrad, weil jeder Einsatz ist ja anders. Vielleicht ist gerade mal die Maschine mehr am Schaukeln, da wurde dem einen schon mal eher irgendwie übel. Also die haben auch so schon einige Leute auf sich, die sich auch übergeben. Nicht wahr? Das war so manchmal nicht unbedingt lustig. Also gerade wenn die ganz tief geflogen sind, das hat schon wirklich... Ja, Schwankungen. Ja, ja, genau. Man sitzt hier, hat keine Sicht nach außen. Ja, nach außen, ist er auf kein Gedanken und Verderb dann angewiesen, was der Pilot jetzt gerade macht, nicht wahr? Und also ist schon körperlich und psychisch anspruchsvoller Job gewesen. Also deswegen wurden die auch erstmal hier in diesen Verfahrenstrainer trainiert, damit die dann wissen, was sie dann im richtigen Flugzeug dann zu tun haben. Ja. Die Luft war bestimmt nicht so gut, ne? Nee, das ist wahr, das stimmt. Das kann man sich vorstellen. Laut und warm. Ja. Glaube, die ganzen Geräte, die strahlen ja auch so eine Wärme ab und was weiß ich alles. Ja. Also die beiden Herren hier, die haben die Geräusche von den Sonarbojen gehört. Ne, die haben dann zum Beispiel sowas gehört. Das ist also der Propeller von einem Handelsschiff. Ja, also was man da schlägt, das ist der Propeller. Ja. Oder wenn sie mal Glück hatten, haben sie Wale. Moby Dick. Wale. Ja. Ja. Oder das ist also ein Sonar. Ein Astik, ja. Sonar-Reflexion. Astik, genau. Ja. Und das dann immer das Rückecho, was man hört. Ne. Ja. Und wenn man das hier hört, ist dann das ohne. Einfach nur ohne Rückecho. Ja. Also das kennt man ja von dem Film Das Boot. Das haben genau, alle gesehen wahrscheinlich. Haben alle gesehen, kennt man alle. Das ist Kult. Mehrfach. Ja, genau, richtig. Das so. Fernsehfassung oder Kino? Egal, die Geräusche waren nicht gleich. Die vierteilige Fernsehfassung, und das ist so genial. Ja, das stimmt, genau, das ist wahr. Und also diese Geräusche, das sind ja bestimmte Frequenzen, hat man hier sichtbar gemacht. Ja. Und jede Linie ist eine bestimmte Frequenz von diesem Geräusch. Ja. Diese Geräusche, die waren dann für die U-Boote so charakteristisch, dass man schon anhand von diesem Muster erkennen konnte und sagen konnte, was ist das jetzt für ein Typ von U-Boot? Ist das eins von unseren? Ist das eins von der Victor- oder Whisky-Klasse? Oder ist das ein Handelsschiff, was man gerade hört? Also das konnte man schon ziemlich genau feststellen. Also auch wieder durch die Aufklärungsschiffe, die Bundesmarine bei Manövern hatte, so ähnlich wie bei diesen ESM-Geschichten. Ja, also da hat man also immer Informationen gehabt, da gab es Dateien und die waren ja eben halt so gut geschult, dass die das sehen und hören konnten. Ja, also das sind hier für die passiven Geräte und dieser Oszilloskop da rechts ist für die aktiven Sonargeräte gewesen. Ja. Und wir hatten auch so eine Infrarotkamera gehabt, die wurde dann hier abgebildet. Also jetzt nicht mit dem Bildschirm, aber an der Stelle war dann das Infrarotgerät gewesen. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Arbeitsplätzen vom Pilot und Co-Pilot. Mhm. Wer möchte sich hier hinsetzen? Wir haben zwei Plätze. Ach, das mache ich doch gern. Ja, klar. Ich bin mal so frech. Ja. Ja, einmal sitzen, ja. Ja, das ist doch jung gewesen, mal Pilot zu sein. Genau. Aber nicht mit so langen Beinen. Erstmal die langen Knochen hier unterbringen, das ist das Problem. Ja, ja, der sitzt auch in der Längsrichtung verschiebbar. Ja, so geht's aber schon. Ja, alles klar. Ja, diese beiden Steuerhörner sind ineinander gekoppelt. Also das der eine muss immer genau das tun, was er auch noch machen, was der andere, der konnte das dann mitfühlen sozusagen. Ja, und das ist hier so ein Uhrenladen noch. Also weil das eben Technologie von den 60er Jahren ist, man hier so viele Instrumente, dies alles galt zu kontrollieren, zu beaufsichtigen. Also musst du dann wirklich schauen, bei einigen Instrumenten, wenn da irgendwo der Zeiger sich ein bisschen bewegt hat, dann war das vielleicht schon ein Fehler in der Maschine, dass irgendwie der Öldruck gesunken ist. Also das war also schon sehr fordernd. Und die Pedale hier sind für die Ruder oder was? Ja, die sind für die Querruder, genau, richtig. Sind die Anzeigen jetzt digital, oder? Die sind jetzt alle digital, genau. Also jetzt heutzutage hat man Bildschirm, Monitor, und da kann man sich dann Menüs dann draufspielen für alle möglichen Situationen. Also Wetterradar oder die Anflugkarte oder wie sind die Rollwege auf dem Flugplatz, da kann der Pilot sich da so durchklickern und das System, dass wenn es irgendwie ein Problem gibt, das poppt dann gleich auf und zeigt ihm dann auf dem Bildschirm, wo was ist. Die sind dann berührungsempfindlich, er kann die dann auswählen, die Menüs. Und hier ist mehr Schub, oder wie? Genau, das ist das, ja. Kann ich sagen, mehr Schub drauf. Ja, genau. Ja, also hier können wir also auch tatsächlich Flugsimulatoren, Simulationen fliegen. Ja, also das geht, das war, was die Kollegin vielleicht erzählt hat, ja. Aber das machen wir halt nur zweimal im Jahr, also in der Rahmen von so einer VHS-Schulung. Achso. Müssen wir mal fliegen? Ja, aber jetzt muss Frau ein Foto von sich haben, das ist Usus, weil klar, die Chefin sitzt am... Ruder. Ja, die Chefin sitzt am Ruder. Sie wissen gar nicht, wie sehr ich das kenne. Oh, weh. Ja, ist mir mal leid. Das sagen wir doch nichts so, ne? So, bitteschön. Ja, genau. So sieht's aus. Ja, genau. So, wer möchte noch? Ich gehe mal auf Seite. Gut, dann können wir rausgehen. Dann kann ich noch ein paar Takte zu den Terminal draußen sagen. Genau, ich wollte noch ein Bild vom gesamten Cockpit machen. Ich komme dann direkt auf. Ja. Einfach aufmachen. Ja, der dicke alte Mann kommt auch. Muss ich noch was zumachen? Nee. Achso, ja, die eine vielleicht wieder davor machen. Ja, ja, also die Ausbilder von den Leuten hatten also so, draußen solche Terminals gehabt. Da gab es also mehrere davon. Für jeden Arbeitsplatz so ein ähnliches Terminal. Das ist hier der Dienplatz für den Piloten. Also hier wurden dann Probleme für den Piloten gestellt, dass der Propeller vereist oder dass irgendwie Kraftstoff einmal fehlt. Da müssen dann die Leute dann darauf reagieren. Also Tragfläche fällt ab. Ja, irgendwie sowas. Dumm gelaufen. Ja, genau. Sind die dann auch mehrere Stunden wirklich? Ja, die sind also wirklich, eine ganze Mission sind die geflogen. Ja. Und, da hat es dann noch schlechtere Luft gegeben, weil die alle am Schwitzen waren. Die waren alle nervös und hatten Sorge gehabt, weil die mussten ja dann auch immer wieder ihre Berechtigung haben, dass sie auch dann wieder mitfliegen können. Also wurden auch dann benotet. Ja. Also das war schon anspruchsvoll. Also quasi auch ein Leistungsnachweis dann. Mhm, genau, ja. Fenster okay. Unter drin ist nicht zwischendurch. Ja. Ja, dann wollte ich Ihnen noch das zeigen, dass man fast in meine Theorie. Also das ist hier so ein Nahfolienwerfer. Und hier, wenn wir gut rumkommen, hier kann man jetzt mal wirklich versuchen, so ein U-Boot zu finden. Man sieht also hier, die Geräusche werden dann irgendwo dann Richtung 1 werden die jetzt lauter, dann fängt es dann an. Ja, dann wird es dann bei 4 wird es dann leiser, sieht man jetzt hier nicht wahr. Geht das immer die Historie und so kann man jetzt. Fast. Genau, so funktioniert das. Ja, probieren Sie es ruhig aus. Also kostet kein Geld. Ich habe schon geschrieben. Ich hatte gesehen, da oben stand Öffnung nur durch Personal. Mhm. Können Sie das? Dürfen Sie das? Ja, ich kann das. Ich darf das, ja. Das wäre mal super. Mhm. Das würde mich auch noch freuen, weil. Weil dann kann man mich vielleicht mal ein Foto... Der Podcast haben Sie jetzt schon beendet, oder? Bitte? Der Podcast ist ja schon beendet. Nein, der läuft weiter. Aber wenn Sie sagen, jetzt ist Schluss. Mit schwarzem Strich zur Deckung bringen, zum Verriegeln, to lock, rotate, handle, zum Entriegel drehen. Nee, andere Richtung, glaube ich, ne? Mit den Füßen auf dem Sitz, bitte. Frau, ich hätte auch gern ein Foto. Das wollte ich doch immer mal ausprobieren, ob der dicke alte Mann da auch reinpasst. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss man aufpassen, wenn man runtergeht, weil der Hebel, der ist echt in einer ungünstigen Position. Mhm. Mhm. Also die wären jetzt schon fast zu groß in so einem Starfighter zu. Deswegen ist der Tom Cruise auch so klein. Ja, genau. Hölle. Und das ist also die Länge von den Oberschenkeln ist eigentlich entscheidend. Ja. Weil wenn man dann rausgeschossen wird mit dem Schleuder sitzt, dann würden sie dann irgendwie hier... Ich würde mir hier wahrscheinlich die Beine brechen alles. Die Beine brechen. Und hier, genau. Das ist ja wahnsinnig eng. Stehen werden die rangezogen, die Beine. Ja, aber das ist wirklich, also wenn ich mir vorstelle, ich müsste hier ziemlich lange mit fliegen, das ist ja gruselig. Das ist... Ja, ich sehe die Hälfte der Instrumente nicht, weil ich die Knie im Weg habe. Das ist ja Irrsinn. Ja, es gab also schon Größenbeschränkungen, gab es tatsächlich. Wie groß darf man sein? Du hast ja auch noch den ganzen Fluganzug. So 1,80 Meter war schon die Grenze. Wahnsinn. Du hörst noch mehr an, ja, genau. Boah. Ja, ja, genau, die haben ganze Bekleidung. Mann. Dann doch lieber den Jui fliegen. Also. Du dürfst schon in der Größe. Wolltest du auch mal? Ich? Ich passe nicht rein. Da passe ich nicht rein. Du passt da auch rein. Du passt da rein, klar. Wenn ich reinpasse, passt du auch rein. Ist kein Problem. Die passen da hervorragend rein. Ja. Hervorragend. Hervorragend. Das würde ich auch noch rausnehmen, genau. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe noch mehr davon. Hölle. Was die ein Geröppel bei hat, das ist der Wahnsinn. Ja, sonst geht's nicht. Ausnahmsweise halt. Das ist ja der Hammer. Das kommt auch gar nicht rein, als man da drauf wird. Mit welchem muss ich jetzt das Foto machen, Frau? Mit dem linken, mit dem rechten, mit dem lila? Hä? Hinten, hinten. Das sieht doch gleich viel anders aus. Das ist lila. Das ist rosa. Nee, das passt schon. Passt, ja, das sieht. Boah, Wahnsinn. Jetzt weiß ich auch, warum die mit 45 in Rente gehen. Ja, ja. Haben alle Knieprobleme. Ja, jetzt macht zum Tom Cruise Konkurrenz. Und das war der Schleudersitz, ne? Das ist der Schleudersitz, ja. Genau. Ja, ja. Also da oben, ich glaube, da oben dran, nee, mach das ja, jetzt ja, nicht. Genau. Ja, richtig. Den traue ich alles zu, mach das nicht. Da dran ziehen. Wenn man hier dran zieht, ja. Ne, so über den Kopf. Nein, das ist bestimmt die Antike. Genau. Ach so, ja. Dann sind die Patronen dran. Das ist schon toll, aber nicht für mich. In Wernigerode, da ist ein Flugsimulator von einem Jui, also von so einem Bell UH-1. Ah ja, okay. Und der ist auch von der Bundeswehr ehemals. Hm. Und da bin ich mal eine Stunde drin geflogen. Das ist schon geil. Und da passe ich auch rein. Ja, das macht dann auch richtig Spaß. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Kostet eine Huni für eine Stunde oder ein Fuffi für eine halbe. Aber die hat eine ganze Zeit lang nicht auf. Aber da muss ich auf jeden Fall nochmal hin, weil das ist schon. Und dann weiß man auch erstmal, was das. Was, ja, was Hubschrauberfliegen ist ja noch eine ganz andere Hausnummer als mit so einem Flächenflugzeug. Also ja. Das ist schon doch schwieriger. Also da muss man ja andauernd, wenn man irgendwas macht, gibt es sofort eine Gegenreaktion. Genau. Man muss das wieder ausgleichen. Jedes Mal, wenn ich von dem auf so einem Hochhaus gestartet bin, dann versucht habe, über die Kante rüber, da habe ich das Ding bruchgesetzt. Ja. Also das habe ich nicht raus. Aber ansonsten macht das schon Spaß. Ja, ja, aber das ist schon eine Anforderung. Das, also habe ich höchsten Respekt vor den Leuten, die so weit fliegen. Ja, genau. Also ein Dregé könnte ich mir noch vorstellen, zu starten und dann auch ein bisschen in der Luft zu halten. So landen würde ich es wieder nicht hinkriegen, aber starten, da brauchen wir einfach nur die Klappen alle auf die richtige Stellung, die Leistung. Da muss man wissen, was für eine Geschwindigkeit, das sieht man ja, dann zieht man ein bisschen am Hebel und dann geht die schon nach oben. Ich bin mal so eine A320 im Simulator geflogen. Das ging alles, das kriegt man hin. Aber beim Hubschrauber, wenn man da irgendwas macht, dann muss man dann wieder was dagegen machen. Weil das ist alles miteinander gekoppelt. Okay, sonst noch jemand? Nicht? Okay, gut, dann mach das Ding mal zu. Achso, ja, dann bedanke ich mich erstmal auch für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich habe zu danken. Es war eine super Führung, Dankeschön. Ja, gerne. Ja. Alles klar. Ah, das ist ja echt. Und den kann man nicht noch zurückstellen oder so, ne? Das ist fertig. Ich glaube nicht, nee, also deswegen, alleine schon von der Überlegung. Wer sowas konstruiert, ne, klar, der konstruiert natürlich auf engen Raum, aber dass da Menschen mal irgendwann größer werden, da hätte man auch dran denken können. Ja, ne? Ja. So. Nee, also da gibt es so sogenannte Perzentil. Also die Menschen kann man im Prinzip in Größen aufteilen. Wenn man sagt, man hat 95 Perzentil, das sind dann 95% aller Leute sind dann kleiner als die Größe. Ja, und 5% sind dann 95% größer als die. Und solche Maschinen sind dann eben nicht auf den 95er, sondern auf 70% ausgelegt. Weil das, ja, Sie haben natürlich recht, das ändert sich mit den Weil ich kenne das aus dem Arbeitsschutz. da haben sich die Normmaße für Menschen halt auch geändert. Ja, genau, jetzt, ne? Richtig, die werden immer größer. Und ich jetzt überlege, meine Söhne, die sind einen halben, fast einen ganzen Kopf länger als ich. Ja. Die kämen da gar nicht rein. Nee, nee, genau. Richtig. Ne? Und sie sind ja schon ziemlich groß. Ne? Ja, also 1,83. Ja, das ist auch, jetzt so genau. die Wahnsinnslänge auch nicht mehr heutzutage. Ja, heutzutage nicht. Heutzutage nicht mehr. Aber damals war das schon ordentlich, ja. Ja. Aber mein Vater, der ging ja nur sogar bis hier hin. Ja, meine Mutter auch, ne? Bis hier. Meine Großmutter bis unter das Kinn. Da sieht man das schon so. Pro Generation so 5 bis 10 Zentimeter. Ja, Wahnsinn. Mhm. Okay. Ja, vielen, vielen Dank. Gerne. Dann noch einen schönen Tag. Ja, genau. Spaß. Danke. So, meine Liebe. Jetzt haben wir alles erlebt, was sich zu erleben gab hier, ne? Quasi. Mich hat auch noch irgendwas gestochen hier. Da. Tatsächlich. Jetzt mache ich aus. Und dann können wir nach Haus. Ich hab dich sogar drauf. So kam es, dass ich plötzlich im Cockpit eines Starfighters saß. Wie die Wurst in der Pelle und das ohne Pilotenanzug. Mit Helm hätten sie mutmaßlich die Kanzel nicht schließen können. Meine Holde passte hingegen perfekt. Zwei Geocaches später fuhren wir zurück zum Ferienhaus und nach dem Abendessen wartete ein famoser Sonnenuntergang auf uns. Diesmal gab es keine Wolken am Horizont und die Sonne versank hinter dem Watt. Ich sitze hier am Strand, dem Hundestrand von Dorum, und guck mir ganz entspannt den Sonnenuntergang an. Die Holde kommt auch gleich. Ich sitze hier auf einer Bank. Hier sind überall irgendwelche Strandkörbe. Ein Teil von denen liegt auf der Rückwand. Ich weiß nicht warum. Leute haben die umgeworfen. Vielleicht ist das jetzt hier so ein Hobby der örtlichen Jugend oder eben habe ich auch einen Bus gesehen. Wenn mir einer sagen kann, was das für einen Grund hat, gerne. Ich habe keine Ahnung, wieso, warum, weshalb, aber naja, muss ja Gründe haben. Zwischendurch werde ich hier immer mal ein Foto machen. Wie gesagt, die Sonne geht langsam unter. Und ich hoffe, dass das Ding hier einfach so im Hintergrund aufnimmt. Weil wenn es das nicht tut und ich mir hier die Aufnahme versaue, dann wäre das natürlich eine richtig unangenehme Geschichte. Aber Holde schüttelt mit dem Kopf, die örtlichen Toiletten scheinen also zu sein. Ja, dann kann ich dann auch nicht mehr hingehen, dann gucke ich mir halt, wie gesagt, in Ruhe diesen Sonnenuntergang an. In der Hoffnung, dass es hier weiter aufgenommen wird. Ja, schön haben sie es hier. Gestern war ja auch Sonnenuntergang, aber gestern war dummerweise der Horizont sehr mit Wolken verhangen. Das heißt, die Sonne schafft es eigentlich gar nicht bis zum Horizont. Jetzt kann man die ganzen Leuchttürme entlang der Schifffahrtsstraße in Richtung Bremerhaven sehen. Auch diverse Schiffe, die Vögel, die Pricken auf dem Ausgang vom Hafen von Dorum und natürlich den Dorumer Leuchtturm Ober-Eversand. Mein Lieblingsleuchtturm, ich kann es nicht oft genug erwähnen. Ja, es ist herrlich. Das Meer ist weg, das Watt liegt frei. Ich weiß nicht, ob wir... Bäm. Da war sie weg. Die Aufnahme, beziehungsweise stumm. Auf Phonik mutete offenbar das Mikrofon. Schade eigentlich, denn im Watt befanden sich augenscheinlich zwei Frauen, die überlaut krakeelend Spaß daran hatten, die Blicke sämtlicher Strandkorbgäste auf sich zu ziehen. Mutmaßlich, damit niemand verpasst, wie ihre zwei mutmaßlichen Kleinstkinder in Unterwäsche im Watt panschten. Selbstverständlich kam ich nicht umhin, die Szenerie nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu kommentieren, zumal mir diese Personen bereits negativ in unmittelbarer Nähe unseres Feriendomizils aufgefallen waren. Das bleibt euch nun leider erspart. Naja, vielleicht fährt man sich bei Zeiten nochmals über den Weg. Siegen ist ja so weit nicht weg. Das wäre natürlich toll. Jetzt fahren hier auch diverse Autos weg. Man sieht Bremerhaven. Die Kräne, ein oranger Himmel, die Reflexion auf den Scheiben des Leuchtturms Ober-Eversand. Ja, herrlicher Abend. Ich könnte hier noch Stunden sitzen, aber es geht jetzt weiter. Wir gucken uns jetzt die abgebrannte Lokation an, wo wir auch schon mal essen waren. Ich mache jetzt einfach mal aus. Bis vielleicht gleich nochmal. Wir haben uns den angeblich abgebrannten Hof an diesem Abend nicht mehr angeschaut. Angeblich deshalb, denn Tage später stellte sich heraus, dass man uns vor Monaten offenbar Unsinn erzählt hatte. Nichts deutete auf einen Brand oder Teilerneuerungen hin. Allerdings wirkte das Umfeld des Hauses etwas heruntergekommen, wenngleich es dadurch seinen Charme keineswegs eingebüßt hat. Und mit dieser Bombenerkenntnis endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 204 vom 10.10.2024. Ich danke fürs Zuhören, bleib gesund und mir gewogen.